WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Pünktlich fangen wir heute an, wie sich das gehört, mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Laura und ist 29. Guten Morgen, Laura. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Oh, mein Herz klopft ein bisschen. Weswegen rufst du an? Ja, also ich rufe eigentlich an, um mit dir über das Thema Liebe zu sprechen. Ach, guck mal. Beziehungsweise über die Definition von Liebe und was Liebe für mich eigentlich bedeutet. Und ja, ich wollte da gerne mal mit dir drüber reden. Sehr, sehr gerne. Ja, was bedeutet denn Liebe für dich? Also mir ist in letzter Zeit aufgefallen, gerade auch wenn man so in die Medien schaut, es wird ja ein sehr offenes Bild von Liebe suggeriert und ja, man ist immer offen miteinander oder sollte offen miteinander sein, gegenseitiger Respekt und den anderen so nehmen, wie er ist. Aber die Wahrheit sieht eben oft anders aus, habe ich festgestellt. Ich meine, man sieht es auch an vielen deiner Anrufe, Paare, die wo zu Hause grob böse miteinander umgegangen wird, wo geschlagen wird, wo man einfach verlernt hat, gut miteinander umzugehen und auch die Liebe ganz oft vergisst. Mhm. Naja, ja. Und ich bin eben der Meinung, man sollte den anderen irgendwo auch nehmen, wie er ist und ihm seine Entfaltungsmöglichkeiten lassen. Ja. Auch in sexueller Hinsicht. Jetzt sind wir so in der Theorie. Steckt da bei dir eine praktische Erfahrung hinter? Ja, das kann man so sagen. Also ich bin mit meinem Freund schon recht lange zusammen, also schon seit über 10 Jahren. Und nach 8 Jahren hat sich so eine kleine Krise eingestellt. Mhm. Und naja, es ist so ein bisschen langweiliger geworden und im sexuellen Sinne langweiliger geworden. Auch im sexuellen, ja. Sinne, der Alltag ist eingekehrt, wie es halt so ist. Und dann habe ich eben begonnen, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und habe über das Studium dann eben auch Kommilitonen kennengelernt, wo ich dachte, hey, das ist aufregend, auch ein Date gehabt und so weiter. Wusste denn dein Partner davon, dass du eine Verabredung hattest mit einem? Nein, das wusste er nicht. Also wir sind zwar immer offen mit allem gewesen, ich habe ihm gesagt, ja, ich treffe mich mit diesem und jenen, aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass da eventuell irgendeine Anziehung bestünde. Denn da eventuell auch was passiert? Ja, es ist nicht zum Äußersten gekommen, aber wir haben geknutscht. Ja. Und da war auch Schluss damit, Offenheit zu deinem Partner. Naja, ich habe am gleichen Abend, also ich habe die Nummer dann abgebrochen und bin am gleichen Abend noch zu meinem Partner und habe gesagt, hey, hier stimmt was nicht. Und er hat dann auf einmal gesagt, ja, das habe ich auch schon festgestellt. Mhm. Also hier stimmt was nicht zwischen uns beiden, meinst du? Ja, in dieser Hinsicht. Mhm. Also ja. Wie habt ihr denn dann dieses Problem, hier stimmt was nicht, und dass so ein bisschen die Luft raus war, wie habt ihr das denn für euch gelöst? Ach, wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, wie könnte man jetzt damit umgehen? Wir haben es mit Beziehungspause versucht, waren ein paar Monate getrennt, haben uns unglaublich vermisst. Ich habe nur zu Hause gesessen und geheult. Während ihr in Beziehungspause wart, hast du es oder er richtig krachen lassen? Was heißt krachen lassen? Also es hat sicher jeder seine Abenteuer gehabt und seine Dates gehabt, aber trotzdem. Aber die Sehnsucht war da. Ja. So, dann seid ihr wieder zusammengekommen. Dann sind wir wieder zusammengekommen und jetzt wird's interessant. Dann haben wir eben beschlossen, dass wir uns mal zusammen umschauen und vielleicht mal einen Paareclub besuchen oder uns mit anderen Paaren treffen, weil wir einfach das Abenteuer erleben wollten, uns aber gegenseitig nicht mehr missen wollten. Mhm. Ja, und dann hat es angefangen, dass wir eben auch mal so einen Club besucht haben. Ah. Und ja. Das heißt, ihr seid jetzt Swingerclub-Gänger. Kann man so sehen, ja. Das klingt immer sehr, sehr, wie sagt man, stereotypisch. Es ist ein stereotypisches Bild in der Gesellschaft von solchen Clubs. Na ja, gut. Also ihr seid ein Paar, das sich liebt, das sehr lange zusammen ist, die irgendwann mal gemerkt haben, da ist ein bisschen Flaute entstanden. Genau. Und das heißt, jetzt ist da wieder mehr Wind in der Beziehung. Kann man so sagen, ja. Und mein Appell an der Stelle wäre einfach, dass die Leute wirklich sich miteinander wirklich auseinandersetzen und nicht nur einfach so dahingesagt, sondern wirklich miteinander reden, was sie sich wünschen, auch in sexueller Hinsicht. Ist natürlich immer ein guter Tipp. Hat denn dieses Swingerclub-Leben, was ihr jetzt angefangen habt, hat dieses denn bewirkt, dass eure Sexualität untereinander, ihr beiden, dass da auch wieder ein bisschen mehr Elan reinkommt? Ja, auf alle Fälle. Wie oft geht ihr in den Club? Zwei, drei Mal im Monat. Also am Wochenende ersetzen wir mitunter den Disco-Besuch durch so einen Club-Besuch, weil die Leute da einfach offener sind. Das macht viel mehr Spaß, mit den Leuten auch in Kontakt zu treten, nicht nur sexuell. Mhm. Also es ist eigentlich wie eine Disco-Abendveranstaltung mit zusätzlichem Angebot, was man nicht unbedingt wahrnehmen muss, aber kann. Was für Schweinereien macht ihr im Club? Also das reicht von normalen Austausch von Zärtlichkeiten mit anderen Paaren, insbesondere auch anderen Frauen. Mhm. Also das habe ich auch jahrelang überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich mich danach sehne. Das heißt, da ist eine leichte bisexuelle Ader bei dir? Ja, kann man so sehen. Mhm. Und das, die Entdeckung, also das war der Oberhammer. Also, und das kann man eben dort auch ausleben, mit Paaren oder nur mit Frauen und ja. Es kommt immer auf den Abend drauf an, wie die Stimmung ist. Wie ist es mit der Eifersucht, wenn du siehst, dass dein Partner mit einer anderen Frau was macht? Macht er das? Ja. Das gestehe. Wie ist es mit der Eifersucht und wie ist es umgekehrt? Also zum allerersten Mal, als es zu so einer Gelegenheit kam, war ich irritiert und habe kurz überlegt, was ist jetzt los? Aber im nächsten Moment dachte ich, nee, eigentlich macht dich das tierisch an, wenn du siehst, dass eine andere Frau deinen Mann begehrt und er trotzdem an deiner Seite steht. Ist es denn auch so, dass ihr manchmal euch mit einem anderen Paar, also einer von euch mit einem anderen Paar, in ein Separé zurückzieht ohne den Partner? Das ist bisher noch nicht auf dem Plan gewesen. Könnte vielleicht irgendwann mal so sein. Mhm. Bisher haben wir es immer vorgezogen, die Dinge gemeinsam zu erleben und beieinander zu sein und auch zu genießen, dass es dem anderen gut geht. Würdet ihr euch denn gegenseitig auch die Freiheit lassen, außerhalb des Clubs mit einer anderen Person Sex zu leben? Einzeln? Dieser Fall könnte eintreten. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich für mich das ihm zugestehen, aber ich würde die Person schon gern kennenlernen. Also wir haben da so eine Solo-Dame, die haben wir kennengelernt, mit der wir uns schon öfters auch zu dritt getroffen haben. Da ist auch schon freundschaftlich sehr viel entstanden. Mhm. Und gegenüber dieser Person habe ich auch schon echt Vertrauen gefasst. Also wenn er ab und zu mal diese Person besuchen würde zu Hause, ohne dich, wäre das okay mittlerweile. Also bei dieser Person wäre ich damit einverstanden. Ja. Bei einer anderen bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Vielleicht irgendwann. Wir machen das ja auch erst seit 1,5 Jahr oder so. Aber ich merke, das funktioniert. Ich meine, das haben mir schon viele Paare erzählt und das ist ja auch einleuchtend. Das funktioniert nur mit wirklich großer Offenheit. Absolut. Indem man das alles erzählt, was man macht. Und in der Tat, auch das habe ich schon so oft gehört, das bringt bei so vielen Paaren, wo die Luft irgendwie so ein bisschen raus war, wieder neuen Schwung in das Ehe- oder Sexleben. Eigentlich ist das eine interessante Sache. Genau. Wenn man sich zu Tode langweilt und irgendwann dann heimlich fremd geht und frustriert durch die Welt läuft. Darum geht's genau. Ne, ehe man sich bescheißt und jeder seiner Wege geht und sich das dann entzweit, weil man einfach sich dann vielleicht auch auseinanderlebt. Mhm. Dann lieber die Dinge lieber zusammen. Genau. Nun, hattest du am Anfang gesagt, da war ein bisschen die Luft rausgegangen in Sachen Sexualität, aber auch so im Alltag war es so ein bisschen behäbig geworden. Wie hat sich das denn verändert jetzt? Ja, also der Alltag, Also wir, vielleicht lag das auch an der Pause an sich. Wir haben einfach, wir schätzen das noch mehr, dass wir uns haben. Das gehört auch zu der Definition von Liebe dazu. Wir sind füreinander da, bedingungslos, und wir lassen vor allen Dingen auch Taten sprechen, würde ich sagen. Wir müssen uns nicht fünfmal am Tag sagen, ich liebe dich, sondern als es mir gesundheitlich nicht so sehr gut ging, war er an meiner Seite und saß an meinem Bett, hat meine Hand gehalten. Und das sind so die Dinge, die mir richtig bewusst geworden sind im Alltag, wie wichtig er auch ist. Sehr gut. Ihr habt keine Kinder? Noch keine, noch keine. Ich stelle mir gerade so die Frage, wie macht man das, wenn man Kinder hat und die vielleicht auch schon etwas in einem etwas älteren Alter sind? Erzählt man den Kindern, dass man in den Swingerclub geht? Also wenn die in einem älteren Alter sind natürlich, wenn sie Jugendliche sind. Ich sag mal so, wir haben natürlich auch Kontakt zu Paaren, die Kinder haben, die verheiratet sind, junge Leute. Wir haben das bisher eigentlich alle untereinander so gehandhabt, dass wir alles, was die Sexualität angeht, eigentlich von den Kindern erstmal fernhalten. Also ich finde auch persönlich, habe auch eine pädagogische Ader in mir, so ein bisschen auch beruflichen Hintergrund, dass das für Kinder jetzt nicht unbedingt für Kinder auf keinen Fall relevant ist. Nein, nein, ich meine jetzt, wenn die schon eher Teenager werden oder so. Vielleicht wenn man mit seiner Tochter mal so ein Tochter-Mutter-Gespräch führt, dann könnte man da vielleicht schon mal drauf zu sprechen kommen, aber wirklich erst, wenn die erwachsen sind. Liebe Laura, ein Blick in euer schönes Liebesleben war das. Vielen Dank. Ich glaube, ihr habt es richtig gemacht, und auf dass das noch lange jetzt ein gutes Rezept ist für euch und eure Liebe. Ja, danke schön. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Liebsten. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns kostenfrei. Entschuldigung, mein Hals ist nicht so ganz in Ordnung. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist Helene. Helene ist 53. Guten Morgen, Helene. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helene. Es geht um Sucht bei mir. Ja. Und zwar nehme ich seit etwa 15 Jahren wegen meiner Rückenerkrankung Schmerztropfen. Das ist ein Opioid. Und hinzugekommen ist auch noch Beruhigungsmittel, was ich seit Anfang Dezember nehme. Mhm. Und ich merke, dass ich hier nicht mehr klarkomme mit dieser Suchterkrankung. Seit 15 Jahren ein Opioid zu nehmen, in einer hohen Dosierung? Anfänglich ja moderater, zwischendurch mal etwas stärker, da kam auch mal noch ein Schmerzpflaster vom Schmerztherapeuten dazu, wegen der Rückengeschichte. Aber das konnte ich irgendwie wieder alleine schaffen, das runter zu dosieren. Aber ich bin im Oktober gestürzt und habe mir mehrere Knochen gebrochen. Und da ist mir buchstäblich der Boden unter den Füßen weggeknallt. Ich habe gemerkt, wie mein Eis, auf dem ich stand seit Jahren, gebrochen ist. Es ist auch so gewesen, dass 2014 meine Mutter verstorben ist. Die habe ich gepflegt, die war demenzkrank. Ich war bis zur letzten Minute bei ihr, habe ihren Todeskampf neben ihr erlebt bis zum Ende. Ja. Danach war es so, da hatte ich plötzlich Kraft. Ich habe fast das Gefühl, das war eine manische Phase. Ich unterbreche mal eben, damit ich das alles verstehe, was du sagst. Du bist gefallen, sagst du, im Herbst. Genau. Und das hat dir den Boden unter den Füßen weggebrochen, hast du gerade erzählt. Ja, wie meinst du das? Warum? Da ist mein Leben so zerbrochen. Ich kam erst nicht klar. Die Nasenbeinbruch, Hand gebrochen. Mein Mittelgelenk des Fingers war total ausgerenkt. Ich mache Musik halt. Und es geht zwar alles, aber ich komme jetzt einfach nicht mehr weiter. Ich versuche, meinen Schmerz darüber zu betäuben. Jetzt ist es so, mein Alltag. Jetzt hast du diese Verletzungen sind wieder einigermaßen verheilt, die du dir zugezogen hast im Herbst. Ja, ich habe noch eine Platte halt im Arm. Ja, so und dauert, der Finger ist halt noch dick. Und das heißt, du musstest für diese Verletzung, hast du noch zusätzliche Schmerzmittel, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, genommen? Nicht wegen der Verletzung. Nee, eigentlich habe ich das super überstanden. So im Krankenhaus haben sie mich auch total gelobt, dass ich das alles toll und gut gemacht habe. Aber im Klartext, du nimmst viel zu viele Schmerzmittel, hochdosierte Schmerzmittel und stehst in einer starken Abhängigkeit von diesen Schmerzmitteln. Beruhigungsmittel, glaube ich. Und Beruhigungsmittel, ja, genau. Ich glaube, das Beruhigungsmittel ist das, was mich jetzt so richtig aus der Fassung bringt. Ja. Wie lebst du? Lebst du in einer Beziehung? Ja, ich bin verheiratet. Mein Mann versucht alles, dass es mir gut geht. Ja. Wie färbt sich denn oder wie schlägt sich denn diese Erkrankung bzw. diese Sucht auf eure Beziehung nieder? Ui, heikles Thema, Domian, das ist ganz schwierig. Also heikles Thema. Heikles Thema, weil es Schwierigkeiten deshalb gibt. Ja, ich liebe meinen Mann, das ist mein Mensch. Mhm. Der ist der wichtigste Mensch auf der Welt für mich. Mhm. Und ohne ihn möchte ich nie sein. Mhm. Habe ich ihm auch ja so gestern gesagt, ohne dich kann ich überhaupt nicht sein. Aber wieso ist das dann ein schwieriges Thema? Das klingt doch erstmal ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ja, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, weil ich das so nicht sagen möchte gerade. Achso, da ist etwas, was du nicht aussprechen möchtest, ja, zwischen euch. Okay, dann will ich dich da auch nicht bedrängen und will das akzeptieren. Aber dennoch vielleicht die Frage, aber dein Mann weiß, dass du in dieser Sucht drin steckst, das weiß er. Ja, ich habe ihm gesagt, ich glaube, ich bin süchtig. Hast du gesagt? Und wie hat er darauf reagiert? Ja, der ist ein Meister im Verdrängen. Er ist ein Meister im Verdrängen, der kann. Ich hoffe, diese Thematik, die ich dich jetzt gerade befrage, ist nicht die, über die du schweigen möchtest, sonst sag Stopp. Ja, es ist alles diese Richtung. Also es hängt alles zusammen. Ah, das ist natürlich schwierig. Dann offen. Das ist ein dicker Knoten und ich merke hier, mir schwinden so die Sinne. Und ich betäube mich mit diesem verdammten Beruhigungsmittel. Aber dein Mann ist nicht irgendwie, der nimmt keine Tabletten ein oder irgendwas? Ja, Alkohol. Und der trinkt seit 3 Wochen nichts mehr. Ach so, er ist Alkoholiker. Ja, aber der hat einen eisernen Willen und schafft das seit 3 Wochen. Und wie lange war er Alkoholiker? Immer. Immer? Das heißt, da sind ja richtige große Problemfelder in deinem Leben gewesen. Du hast es gerade von deinem Leben angedeutet und dann auch noch einen Ehemann, der Alkoholiker ist. Das ist ja klar, dass du unter immensem Druck stehst. Mhm. Diese Medikamente, wer schreibt dir diese Medikamente auf? Die werden verordnet, aber schon sehr lange. Also ich bin, die werden verordnet und sehr lange, aber weiß... Bin nicht auf illegalem Weg oder so. Nee, aber es schreibt immer ein Arzt auf. Ja, ich glaube, ich darf nicht so viel sagen. Ich habe Angst. Nee, du sollst ja auf keinen Fall den Namen, dass er... aber es könnte jetzt einer hören, das ist doof. Na, ich will nur... Okay, dann frage ich da auch nicht weiter, aber ich will nur sagen, dass das, finde ich, relativ verantwortungslos ist von einem Arzt, der das weiß, in welcher Situation du bist, diese Massen an Medikamenten aufzuschreiben. Aber okay, dann nehmen wir das jetzt mal so hin. Du hast gerade gesagt, dass du deinen Mann über alles liebst. Ja. Liebt er dich auch über alles? Ja. Das heißt, so was die Liebe anbelangt, ist das schon ein sicherer Hafen für dich? Nein. Nein? Weil... Naja, es könnte sein, dass er kapituliert, weil mit mir ja kein Auskommen mehr ist, wenn diese Sucht kommt. Ich fange ja an und werde ganz unruhig. Hat er dich zur Seite gedrängt, als du das zu ihm gesagt hast? Er hat dich aber nicht irgendwie, ja, hat dir nicht zugesprochen, dass du in eine Klinik gehen sollst? Das sagt mein Umfeld, mit dem ich telefoniere, ganz dringend. Warum? Und ich sage, ich kann hier nicht weg. Hier liegen Sachen, die müssen sortiert werden. Kann ich nicht. Ich kann hier nicht weg. Oh Gott, du Mann, ich darf das alles gar nicht erzählen. Aber Helene, ich merke gerade, wir kommen gar nicht so weiter, weil du gar nichts erzählen willst. Hier sind Sachen, die sortiert werden müssen. Du lieber Himmel, was muss denn sortiert werden, wenn du so schwer krank bist? Da kann aber alles warten, sortiert zu werden. Jetzt kommen wir erstmal Butter bei die Fische. Was muss da sortiert werden? Belege. Welche Belege? Für damit unser Leben weiterläuft. Die Panik ist halt, ich werde obdachlos, ich liege auf der Straße, es ist niemand mehr für mich da, mich will keiner. Mhm. Das ist die Panik, die dahinter steht, ich bin immer ein sehr pflichtbewusster Mensch. Bist du auch noch berufstätig? Nein. Nee. Dein Mann schon? Ja. Ja. Oh Gott, wenn das hier jemand hört. Oh Ach, Helene, ich finde, es ist keine Schande, wenn jemand krank ist und darüber spricht. Und es gibt so viele Menschen, die in sehr schwierigen Situationen leben. Dafür muss man sich nicht schämen. Schämen, finde ich, muss man sich eher, wenn man sich gehen lässt und sich nicht helfen lässt und alles zu sehr in sich hineinfrisst. Warst du denn mal in diesen vergangenen 15 Jahren bei einem Psychologen? Ja. Hast du dem offen alles auf den Tisch gelegt? Nee. Nee. Helene, dann brauchst du auch nicht zum Psychologen zu gehen. Das funktioniert nur, wenn man ganz offen ist. Sonst kann man gleich einpacken. Du hast ein schweres Suchtproblem. Dir geht es seelisch nicht gut und da ist irgendetwas, was du mir nicht erzählen möchtest, zwischen dir und deinem Mann. So. Das heißt, da ist großer Handlungsbedarf. Ich kann ja verstehen, wenn du es in der Öffentlichkeit die Geschichte mit deinem Mann nicht erzählen möchtest, aber das kannst du in der vertrauten und geschützten Atmosphäre eines Arzt- oder Therapeutengespräches machen. Ich rate dir ganz dringend, dass du dir Hilfe suchst. Im Prinzip musst du in eine Klinik. Ich höre dich nicht mehr. Ich habe euch jetzt nichts mehr gesagt. Ich habe gesagt, im Prinzip musst du in eine Klinik. Ja. Du hast Angst, danach obdachlos zu werden? Ja. Warum diese Angst? Dein Mann ist da, ihr habt eine Wohnung, die Wohnung wird ja nicht aufgelöst, wenn du 6 Wochen in eine Klinik gehst. Ja, das ist meine Angst. Nee, ich habe ja gesagt, die Wohnung wird ja nicht aufgelöst. Dein Mann lebt ja in der Wohnung, wenn du 6 Wochen in eine Klinik gehst. Ich glaube, du möchtest jetzt hier nicht so sprechen, ne? Ja. Das merke ich. Das will ich auch wirklich respektieren, Helene. Da will ich dich auch nicht quälen. Aber ich bitte dich sehr, ans Telefon jetzt gleich zu gehen, wenn meine Psychologin dich anruft. Da hört kein Mensch mit. Da könnt ihr beiden unter 2 Ohren reden. Sollen wir es so machen? Ja. Ja, das ist eine gute Lösung, ne? Gut, dann bitte ich dich aufzulegen, Helene. Und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Okay. Und viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. So, 0800 220 5050. So erreicht ihr uns kostenfrei hier in Köln. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Bastian. Bastian ist 30. Guten Morgen, Bastian. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Bastian. Sebastian. Heißt Sebastian. Ja, genau. Um was geht's bei dir? Also mein Thema ist Eltern-Kind-Entfremdung. Mhm. Und zwar geht's darum, ich habe mit meiner Ex-Freundin eine gemeinsame Tochter, die ist jetzt 4. Mhm. Und ich habe das gemeinsame Sorgerecht und auch das Umgangsrecht. Mhm. Und seit 5 Monaten jetzt verwehrt sie mir diesen Umgang zu der Kleinen. Warum? Und das ist eine längere Geschichte. Also seitdem wir uns getrennt haben, vor 3 Jahren, wollte sie eigentlich den Kontakt zu der Kleinen und mir komplett einstellen. Ich habe aber nie aufgegeben. Also sie wollte nicht, dass die Kleine zu dir Kontakt hat? Genau, ja. Weil sie hat immer gesagt, sobald die Beziehung zu Ende ist, gibt es keinen Kontakt mehr zum Kind. Das Kind lebt bei ihr? Und das lebt bei ihr, genau. Und bis vor 5 Monaten war es so geregelt, dass du in bestimmten Zeitabständen... Alle 14 Tage. Bitte? Alle 14 Tage. Alle 14 Tage. Genau. Hast du die Kleine wie lange gehabt? Ich habe die mal von freitags bis sonntags gehabt. Okay. So, genau. Was ist denn jetzt, fangen wir vielleicht so rum an, was ist passiert, dass sie jetzt das Kind dir nicht mehr gibt? Also kurz und knapp gesagt ist, sie hasst mich, sie will sich an mir rächen und das macht sie übers Kind. Okay, das heißt, aber so einfach geht das ja nicht. Sie muss ja, ihr habt das gemeinsame Sorgerecht, sagst du? Genau. Das heißt, sie muss ja irgendetwas, sie muss dich ja beschuldigen. Das tut sie auch, also damit wir jetzt nicht die ganzen 3 Jahre wieder aufspulen, sage ich jetzt einfach mal, was aktuell ist. Aktuell läuft gerade ein Verfahren beim Familiengericht, da geht es darum, wer das alleinige Sorgerecht bekommt und zu wem die Kleine dann quasi kommt. Mhm. Und um diesem Verfahren direkt mal entgegenzuwirken, hat sie mich jetzt letztendlich dann angezeigt wegen Kindesmisshandlung. Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauch? Ich habe selber die Anzeige noch nicht gelesen. Das ist noch bei der Polizei, aber es geht schon in den Bereich Kindesmissbrauch, Misshandlung, also schon sexuell gesehen. So, was ich bis jetzt erfahren habe. Das weißt du hundertprozentig zurück? Hundertprozentig. Also ich kann das auch alles belegen, ist immer schwer zu sagen, ich kann das belegen. Mhm. Aber die Umgänge zum Beispiel, die haben immer bei meinen Eltern mit stattgefunden. Ich habe bei meinen Eltern im Haus zum Schluss jetzt mit gewohnt. Das ist ja ein ungeheuerlicher Vorwurf. Auf jeden Fall. Und das ist auch Wie empfindest du, was macht das mit dir, dieser ungeheuerliche Vorwurf? Also erstmal ist es natürlich, macht mich das extrem wütend, sage ich mal so. Viel schlimmer ist es aber, wie meine Tochter wahrscheinlich darunter leidet. Weil sie nicht mehr zum Papa kann. Einerseits das. Also der Kontakt lief bis zum 15.11. Mhm. Und wir haben uns immer super verstanden. Mhm. Sie war immer gerne bei mir und bei meinen Eltern. Das Schlimme ist halt jetzt, dass dieser Vorwurf, um den zu bekräftigen, wird der Kleinen das auch eingebläut, dass Papa irgendwas mit ihr gemacht hat. Mhm. Und das heißt, sie weiß ja gar nicht, was da vor sich geht, aber es wird in ihrem Unterbewusstsein so verankert werden, ja, dass das irgendwann für sie vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, wie die ermittelnden Behörden da vorgehen und wie erfahren die sind, um herauszubekommen, ob ein Kind etwas quasi auf Anweisung erzählt oder ob es wirklich ehrlich ist, was ein Kind erzählt. Also da haben wir schon gesagt, genau, also wenn an der Sache nichts dran ist, wird man das auch rauskriegen. Mhm. Das Problem ist halt, das würde dann mich entlasten quasi. Aber trotzdem muss meine Tochter jetzt die Phase durchleben, die sich ja auch jetzt in ihrer Kindheit verankert. Ja, und bis das alles geklärt ist, ist sicher auch noch eine ganze Weile hin. Genau, also jetzt wurde ein psychologisches Gutachten beauftragt, was die Erziehungsfähigkeit von mir und von der Mutter begutachten soll. Mhm. Das wird sich aber jetzt auch wieder hinziehen, bis das soweit ist. Das Verfahren, damit das Sorgerecht ganz auf Sie übergeht, ja. Warum wurde das eingeleitet? Aufgrund dieses Vorwurfes? Nee, eigentlich habe ich das eingeleitet. Du? Und zwar habe ich schon, ja, ich habe das eingeleitet. Also nicht, dass das Sorgerecht auf Sie übergeht, sondern ich habe das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt. Mhm. Und aufgrund dessen kam ja dann auch 2 Wochen später die Anzeige. Ach so, ich verstehe. Ja. Und dann durch die Anzeige, da wird ja auch das Jugendamt informiert, hat das Jugendamt dann selber beim Gericht nochmal ein Einzelverfahren, diese Sorgerechtsprüfung beantragt quasi. Und das ist jetzt das aktuelle Verfahren. Also ich habe eigentlich ständig die Vorwürfe thematisiert, immer. Ich wollte immer darüber sprechen, ich wollte immer aufklären. Mhm. Meine Ex hat sich aber immer verweigert, darüber zu reden. Auch beim Jugendamt, sie hat das immer abgestritten. Sie hat immer gesagt, das stimmt nicht, ich habe das niemals gesagt. Aber sie hat trotzdem immer wieder, wenn es zu irgendwelchen außen Konflikten kam, immer diese Karte wieder gezogen und dann doch wieder behauptet. Ich glaube, du bist in der traurigen Gemeinschaft von sehr vielen Männern, denen sowas widerfährt, sehr vielen Vätern. Ich denke auch. Also ich habe mich auch in der Zeit, wo das losging, vor 3 Jahren, sehr damit beschäftigt und viel Kontakt zu vielen Leuten geknüpft. Mhm. Und dann sieht man erstmal, wie hilflos man als Vater dasteht. Mhm. Und selbst mit dem gemeinsamen Sorgerecht oder dem Umgangsrecht hat man keine Möglichkeiten, wenn die Mutter das nicht zulässt. Mhm. Ich glaube, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als wirklich sich zu disziplinieren, die Nerven zu bewahren und einen guten Anwalt zu bezahlen. Das ist ja die Sache. Also ich habe bis jetzt alles ohne Anwalt gemacht. Im ersten Jahr hatte ich einen Anwalt, der hat viel, viel Geld gekostet und hat letztendlich doch nichts erreicht. Seitdem ich das alles alleine mache, habe ich viel mehr erreicht. Ich habe das Umgangsrecht mir selber erstritten, das gemeinsame Sorgerecht habe ich so bekommen. Also alleine habe ich bis jetzt viel mehr erreicht, weil die Sache ist die, ein Anwalt kann die Gefühle oder überhaupt das, was ich zu sagen habe, nicht so ausdrücken, als wenn ich das alles selber mache. Ja, ich habe nur Sorge, dass du vielleicht irgendeinen Formfehler machst oder irgendetwas in eine juristische Falle tappst, die du gar nicht als Laie ermessen kannst. Also für die strafrechtliche Sache, die jetzt noch nicht läuft, aber für die Anzeige, sage ich jetzt mal, da habe ich schon einen Fachanwalt. Ach so, okay. Aber für die familienrechtliche Sache vor dem Familiengericht, da habe ich keinen Anwalt, weil man da keinen braucht. Was empfindest du, jetzt frage ich dich eine emotionale Frage, was empfindest du für deine Ex-Partnerin heute? Also bevor das jetzt so extrem wurde, habe ich eigentlich gar nichts mehr für sie empfunden, sondern ich habe nur an meine Tochter gedacht und es ging mir auch nur um meine Tochter. Mhm. Jetzt mit diesen Vorwürfen und wo ich sehe, wie weit ein Mensch gehen kann, quasi um den Kontakt zum Vater zu unterbinden, ist es, glaube ich, noch nicht mal Hass, sondern es ist einfach Ekel irgendwie. Mhm. Abscheu wirklich. Also wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? Gar nicht mal lange. Also sie ist relativ schnell schwanger geworden. Wir haben uns gerade mal 4 Wochen gekannt. Und dann hat sie direkt gesagt, ja, ich bekomme das Kind mit oder ohne dir. Und dann habe ich aber gesagt, nee, wir ziehen das zusammen durch, es passiert, dann lass uns die Beziehung eingehen und wir versuchen es. Und ich habe auch direkt nach der Geburt Elternzeit beantragt. Ich habe 10 Monate Elternzeit gemacht. Mhm. Also wir waren knapp 2 Jahre zusammen, also 9 Monate Schwangerschaft und dann ein Jahr Elternzeit. Zeigte sich denn in dieser Zeit auch schon diese Seite von ihr? Ja, ganz schlimm. Also am Anfang habe ich echt gedacht, ein liebes Mädchen, also sie war wirklich sehr nett. Das war auch der Grund, warum ich mich auf sie eingelassen habe nach so kurzer Zeit. Mhm. Aber sobald sie schwanger war und das sich herausgestellt hat, fing eine extreme, wirklich extreme Eifersucht an. Mhm. Und die hat sich dann so weit gesteigert, dass wir nicht mehr zusammen einkaufen gehen konnten. Dann wurde mir direkt vorgeworfen, ich hätte mit der Kassiererin geflirtet, mit der Nachbarin geflirtet. Also es ging eigentlich gar nichts mehr. Wenn du jetzt im Nachhinein so das überblickst und mal ganz, ganz sachlich denkst und mal die Emotionen, die du zu deinem Kind jetzt aufgebaut hast, mal zur Seite legst, bereust du, dass sie schwanger geworden ist? Ich bereue, dass sie schwanger geworden ist, ja. Ich hätte aber genau dieses Kind, so wie es jetzt ist, gerne mit der richtigen Frau gehabt. Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Antwort, finde ich. Ja. Das ist eine sehr gute Antwort. So kann man das auch nachvollziehen. Also ich liebe meine Tochter über alles. Mhm. Das Schlimme ist, dass diese Frauen diesen Kindern das antun. Sie tun es ja nicht nur den ehemaligen Partnern an, sondern die Frauen tun das den kleinen Kindern an, die da bitter irgendwann unter leiden werden. Ja, das ist genau das Problem. Und es ist einfach so. Also ich habe mich damit ja auch viel beschäftigt und immer noch und auch viel zu viel. Also und es ist einfach bewiesen, dass Kinder aus solchen Situationen davon psychischen Schaden ertragen werden. Ja, natürlich. Narben werden sie zurückbehalten. Das ist ja ganz klar. Ja. Es gibt ja mittlerweile bundesweit vernetzte Selbsthilfegruppen von Vätern, die in ähnlichen Situationen sind. Weißt du das? Ja, ich habe mich schon an einen Verein gewandt. Väteraufbruch für Kinder heißt der. Mhm. Der hat mir aber selber gesagt, so traurig wie es klingt, schon vor einem Jahr, dass ich nicht weitermachen soll mit den Anträgen vor Gericht, weil es dann genauso enden wird, wie es jetzt gerade im Moment ist. Er hat gesagt, es wird genau das auf dich zukommen, Missbrauchsvorwürfe, Gewaltvorwürfe, wenn ich weitermache. Und genauso ist es auch gekommen. Gut, aber was solltest du machen? Ja, also er hat mir schon fast geraten, aufzugeben. Und aber das bedeutet ja, man gibt sein Kind auf. Genau, deshalb, ich habe auch trotz allen Vorwürfen und allen Niefschlägen nie aufgegeben. Ich habe immer offensiv, bin zu allen Ämtern gelaufen, habe alles versucht. Also Sebastian, aus meiner Laiensicht heraus, aber auch aus menschlicher Sicht heraus, finde ich das sehr, sehr nachvollziehbar und sehr gut, dass du natürlich dich für dein Kind einsetzt. Die Alternative ist, dass du das Kind aufgibst und den Kontakt komplett verlierst zu dem Kind. Ja. Du bist sehr gut informiert, das merke ich schon. Dennoch schauen wir mal nach, ob wir vielleicht doch irgendwie noch einen Tipp für dich haben und rufen dich gleich nochmal an, okay? Eine Sache vielleicht noch, um das nochmal ein bisschen aufzugreifen, das Thema, dass die Öffentlichkeit das auch so sieht, sage ich mal so. Es gibt ja diese ganzen, es gibt ja das Jugendamt, es gibt ja Frauenhilfevereine, es gibt Kinderschutzbund, diese ganzen Vereine. Und was ich jetzt feststellen musste, ist in all den Jahren, ich habe mich immer versucht, an diese Vereine zu wenden und das mit denen zu klären. Meine Ex hat sich aber genauso an die gewandt. Und weil das meistens alles Frauenhilfevereine sind, stehen die zu 100% hinter ihr und beraten sie sogar noch, wie sie mich am besten, sage ich jetzt mal, entsorgen kann, was sie sagen muss, was am besten, wie sie vorgehen muss. Das lese ich alles in den ganzen Schreiben. Ich verstehe. Auch das habe ich schon oft gehört. Das ist nochmal eine offene, ausgesprochene Kritik hier jetzt bei uns in dem Gespräch. Lieber Sebastian, wir melden uns nochmal bei dir und du legst bitte auf. Alles klar, Dominik. Danke dir. Also alles Gute und viel Glück für dich und dein Kind. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. Um 1.36 Uhr begrüße ich sehr herzlich den Jörg. Und der Jörg ist 52. Guten Morgen, Jörg. Hallo Jürgen. Hallo Jörg. Ja, grüß dich. Ja, um was geht's denn bei dir? Eigentlich hätte ich ganz gerne gestern was zum Thema Gier gesagt. Gerne, leg los. Weil ich bin gierig nach Leben. Nach Leben? Ja. Warum? Ich habe vor ein paar Jahren eine Hirnblutung gehabt. Die mich also fast das Leben gekostet hat. Danach hat es dann sehr, sehr lange gedauert, wieder auf die Füße zu kommen. Warst du im Koma? Ja. Wie lange? Das weiß ich nicht genau. Also wie gesagt, ich habe immer wieder Erinnerungsfetzen zwischendurch. Aber das hat man dir doch sicher erzählt, wie lange du im Koma lagst. Ja, ich habe da, wie gesagt, die Sachen, wo es künstliche Koma war, die kann ich tatsächlich sagen. Also das weiß ich, dass das 3 Wochen waren. Dann zwischendurch ist man dann bin ich immer wieder mal weg gewesen, aber die Zeiten kann ich nicht mehr einordnen. Achso, verstehe. Kurze Frage noch zu der Gehirnblutung. Kam die von einer Sekunde auf die andere? Das war, ja. Das war ein Aneurysma, das ist geplatzt beim Holzhacken. Das wäre aber auch geplatzt, wenn ich das nächste Mal auf die Toilette mit schwerem Stuhlgang gegangen wäre. Ja. Und hat dich jemand sofort gefunden? Meine Tochter. Und das war das Glück? Ja. Wahrscheinlich ja. Ja. Und wie gesagt, dann ganz schnell. Ich hatte in der Beziehung Glück, dass ist natürlich wie immer an einem Wochenende passiert. Und dass da ein Neurologe Notdienst hatte, der hat das sofort erkannt. Das war eine Klinik, die eine Stroke Unit hatte. Ja, von da aus bin ich dann, also da bin ich eine Nacht gewesen und bin dann... Also eine Klinik, die auf Schlaganfall spezialisiert ist? Da bin ich dann am nächsten Tag hingebracht worden. Ah ja. Bist du dann am Gehirn operiert worden? Ja. Ja. Das ist geklipst worden. Also man macht das auf und Metallclips drum und ich stelle mir das immer vor wie einen kaputten Schlauch und da ist eine Schlauchstelle drum gesetzt worden. Ich hoffe mal, dass das hält. Das heißt, du hast ganz tief in den Abgrund geschaut. Ja, das auch. Das war für mich war sowas, ich war schon im Licht, also da kann ich mich noch dran erinnern. Gab es so etwas wie ein Nahtoderlebnis? Ja. Ja. Ja. Also was meinst du jetzt mit Licht? Dass du schon. Das meine ich, war schon auf dem Weg aus dem Leben raus. Ja. War das schön? Das war positiv, ja. Ja. Etwas befremdlich, aber es war positiv. Aber dann durftest oder musstest du wieder zurückgehen von dem Licht weg? Wie hast du das empfunden? Das ist wirklich ganz, ganz eigentümlich zu beschreiben. Ich war neugierig, wie es weitergeht und war ein bisschen enttäuscht, weil ich das dann nicht sehen konnte. das Licht wurde dann wieder kleiner und dann, wie gesagt, dann wieder Dunkelheit und irgendwann bin ich dann wieder wach geworden. Hast du dich, das hört man ja von vielen Patienten, die Nahtoderlebnisse hatten, hast du dich auch irgendwie von oben gesehen, das Krankenbett? Nein, das habe ich nicht. Mhm. So, wie ging es dann weiter, Jörg? Ja, im Grunde genommen einfach ein langer Weg mit langem Krankenhausaufenthalt. Reha, das ganze Programm. Mhm. Mein Heilungsprozess ist bis heute nicht abgeschlossen. Es kommen also immer wieder noch Fähigkeiten hinzu, die ich verloren hatte, die wiederkommen. Mhm. Die ersten Jahre waren ganz, ganz schlimm. Also so die ersten 3-4 Jahre. Mhm. Es hat lange gedauert, bis ich selber begriffen habe, dass ich nicht mehr so werde, wie ich mal war. Und von dem Zeitpunkt an konnte ich dann, als ich es dann irgendwann verinnerlicht habe, konnte ich dann also auch Richtung Gesundung arbeiten. Jetzt muss ich auch mal fragen, ich weiß nicht, ob du es gerade am Anfang gesagt hast, wie viele Jahre ist es her, dass die Hirnblutung war? Es sind dieses Jahr 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. So, diese dramatischen Erlebnisse, Fasttod, Nahtoderlebnis, dieses hat bewirkt, dass du gierig bist nach Leben. Beschreib das mal, erklär das mal ein bisschen näher. Hört dazu, irgendwie musste ich mich komplett neu erfinden, weil alles, was ich geglaubt habe, was mich bis dahin ausmacht, wer ich bin, die Fähigkeiten, die ich besaß, die waren ja weg. Mhm. Das ging ja nicht mehr. Welche Fähigkeit hast du am meisten vermisst? Jetzt lach mich nicht aus. Ich habe auch klassische Automobile restauriert. Mhm. Und das ist halt eben, was mir ganz, ganz schwer fällt, dass das nicht mehr klappt. Hast du das im Hauptberuf gemacht? Nein, war Hobby von jeher. Ah ja. Und was hast du beruflich vorher gemacht? Ich war Drucker. Drucker. Konntest du denn später wieder in den Beruf reingehen? Ich habe es versucht eine Zeit lang, bis dann eben tatsächlich der Punkt kam, wo ich selbst erkannt habe, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das alles nicht mehr. Mhm. Und dann fängt eigentlich der schöne Teil an und über den wollte ich gerne erzählen. Dann erzähl, bitte. Ja, wie gesagt, das ging los im Krankenhaus, als ich da lag mit dem kleinen Zipfelchen Leben, an dem man ja fürchterlich hängt dann. Ja. Das Haus kam mich nicht besuchen, meine Autos kamen mich nicht besuchen. Wer kam und treu und immerzu zu mir gehalten hat, war meine Frau. Hm? Du sagst, das Haus kam mich nicht besuchen. Welches Haus? Ja, das, wie gesagt, bin ein klassischer Deutscher, also arbeiten, schaffen, Häusle bauen. Mhm. Und das waren so Dinge, die mir bis dahin im Leben extrem wichtig waren. Ach so, waren. Machst du übertragenen Sinn, ich verstehe. Ja. Und aber die Frau kam dich immer besuchen? Die war halt immerzu an meiner Seite. Mhm. Alte, verloren geglaubte Freunde waren mit einem Mal wieder da. Mhm. Und dann, wie gesagt, ich musste mich neu definieren und hab dann eben irgendwie auch für mich erkannt, dass es wichtig oder für mich wichtiger ist, im Leben ein bisschen noch was zu sehen, als immer nur zu schaffen und zu schaffen und zu schaffen und was zu erleben. Ich glaube, die Gier nach Materiellem verschwindet vollkommen, wenn man ein solches Erlebnis hatte. Das ist richtig. Ja. Weil man kann durch... nicht mitnehmen. Bitte? Man kann da noch nicht mal gedanklich was mitnehmen. Ja. Also, eigentlich ist das ja in all der Dramatik eine hervorragende Wende in deinem Leben. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Und wie gesagt, dann ist es schön geworden. Also bei allem drumherum natürlich, was trotz allem ein schwerer Weg, aber ich habe mich erstmal neu verliebt. Wie? In die Frau oder in jemand anderes? In meine eigene Frau, ja. Weil die hat eine Stärke entwickelt, die musste für uns beide dann herhalten. Mhm. Und war natürlich auch, das war eine ganz andere Person dann, hat mich zutiefst beeindruckt und wie gesagt, ich habe mich wirklich richtig doll nochmal neu verliebt. Mhm. Das hat sich ja nicht nur für mich das Leben geändert, sondern natürlich auch für meine Frau vollkommen. Mhm. Wir stehen uns inzwischen viel, viel näher, als wir das jemals getan haben. Sie unterstützt mich eigentlich bei all so den Wünschen, auch wenn es Spinnerei ist, die ich noch habe, was man mal machen könnte. Und wir haben angefangen, weil ich nicht los konnte in die Welt, mir was anschauen im Anfang, dass wir erstmal mit einem Schiff gefahren sind und die Welt haben zu uns kommen lassen auf einer Kreuzfahrt. Mhm. Das heißt, finanziell wart ihr so abgesichert, dass das auch dann realisierbar war? Nicht wirklich, aber wir haben halt die Konten dann in dem Moment komplett geplündert. Mhm. Also eine schöne Kreuzfahrt gemacht und genau die Welt angeguckt. Ja. Ihr beiden? Ja. Ja, sehr gut. Ja, und hält das bis heute an, dass ihr viel unternehmt und erlebt und so? Ja, wir haben uns ein altes Wohnmobil gekauft, also das, was in eins, was in unserem Preisrahmen passte. Mhm. Und schauen uns jetzt, wann immer es uns möglich ist, zumindest Deutschland an. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr berufstätig geworden, das ging nicht mehr? Das klappte nicht mehr. Nee, aber meine Frau steht voll im Beruf. Das heißt, wenn sie frei hat und wenn Urlaub ist und so, seid ihr, sobald es möglich ist, unterwegs? Genau. Ja. Ja. Und wie gesagt, das ist, in Deutschland ist es ja, man, es gibt so viele tolle Ecken, das mag man gar nicht glauben, die man auch binnen kürzester Zeit erreicht. Mhm. Inzwischen geht es mir auch wieder so gut, dass ich dann eben auch mal, können wir ein Fahrrad mitnehmen und auch mal weitere Strecken laufen. Also das ist ja alles wieder da. Genau, das wollte ich gerade fragen. Körperlich bist du jetzt auch wieder fast hergerichtet. Ja, mhm. Ja, das wird nie wieder ganz werden, aber kann mich nicht beklagen. Ja, muss man eigentlich die Angst haben, wenn man eine solche schwere Erkrankung hatte, dass das nochmal passiert? Jein. Der eine Arzt sagt, das ist genetisch bedingt. Das kann überall und jederzeit im ganzen Körper auftreten. Und der andere sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass mir das nochmal passiert, ist so groß wie bei jedem anderen auch. Okay, also man macht sich keine Gedanken darüber. Ich versuche mir da nicht mehr Gedanken darüber zu machen. Ja, aber das würde das Ganze ja blockieren und das ganze neue Leben irgendwie ein bisschen verschatten. So ist das, ja. Mensch, Jörg, schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen, dass man nach einem solchen Ereignis das Leben wertschätzt, das Leben begierig aufsaugt und froh ist, dass man lebt. Ja, das ist so. Ja. Ich hätte auch unheimlich gerne zu meiner Vorrednerin, zumindest was die Medikamente betrifft, was gesagt. Ja. Also, wenn Medikamente abhängig machen, das ist ja nicht unbedingt eine Schande, solange die Medikamente einem helfen. Ja, aber ich glaube, sie hat Übermaß. Ich habe mitgekriegt, dass da eine ganze Menge anderes im Hintergrund war, aber speziell zu den Medikamenten, weil ich muss halt auch all die Dinge nehmen, die man am Bahnhof für teuer Geld verkaufen kann. Ja, ja, ich verstehe. Und aber, die helfen. Ja. Wir helfen sie. Wir machen es lebenswert. Lieber Jörg, ich danke für den Anruf. Alles Gerne. Gute wünsche ich dir und deiner Frau. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Peter und Petra. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo, Domian. Grüße dich. Peter und Petra. Ihr seid ein Pärchen? Richtig. Können wir zu dritt sprechen? Nee, du musst den Hörer rüberhalten. Ich hab den noch. Ja, okay, dann reden wir erstmal, Peter. Ja. 38 und 33, stimmt das? Ja, korrekt. So. Peter, weswegen ruft ihr denn an? Ja, ich habe eigentlich eine glückliche Beziehung. Mit Petra? Ja. Nur Problem ist, wenn ich Feierabend habe, will mit ihr ein bisschen kuscheln oder essen oder sonst was, ne? Mhm. Die hat ewig ihr Smartphone, ne? Weiß ich, und mich nervt hat, wenn sie da ewig am Klimpern ist und nicht bei der Sache ist, ne? Das heißt, du bist ein bisschen eifersüchtig auf das Smartphone. Naja, so habe ich halt nicht gesehen, aber ich sag mal so. Aber es nervt. Sie hat eine sehr, sehr soziale Ader, ne? Mhm. Und die ist wirklich der liebste Mensch, den ich kenne. Ja, aber jetzt im Ernst, ist das wirklich ein großes Beziehungsproblem zwischen euch beiden, dass sie zu viel an dem Gerät hängt? Ja, ich sag mal so. Ich komme von der Arbeit, ich freue mich, meinen Schatz zu sehen, ne? Mhm. Bin so ganz lieb im Arm, ne? Alles schön, ne? Aber dann wirst du so sehr abgelenkt und ist dann gar nicht bei der Sache, ne? Und das ist so, wie ich immer das gerne so. Hätte, ne? Das ist jeden Abend so, jeden Tag so. Nee. Das hat sich erst in den letzten 6 Wochen so verflimmert, ne? Wie sonderbar. Ich hab nichts dagegen, ne? Wenn sie mal eine Nachricht kriegt, antwortet oder sonst was zwischendurch, ne? Wie lange seid ihr zusammen? 6 Jahre. Jetzt, 6 Jahre. Und seit 6 Wochen ist das erst so schlimm. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Da fragen wir doch gleich mal die Petra. Gib sie mir doch mal netterweise. Ja. Ja. Jetzt. Sie hat keinen Bock zu reden, nur Lampenfieber. Ach, das ist aber schade. Dann hätte sie mir das ja, dann hätte sie mir das ja erklären können, warum, was da plötzlich los ist. Hast du sie nicht gefragt danach? Doch, natürlich habe ich das, ne? Ja, aber. Und was sagt sie? Lass mich in Ruhe oder sonst was, ne? Achso. Ja, das Problem ist, jetzt viele Freundinnen, sag ich jetzt mal, die auch viele Probleme haben und so, ne? Und dann schreiben die Mädels sich. Die ist so ein Mutter-Theresa-Typ, ne? Und die will ihnen gerne helfen, ne? Und ich finde das auf einen halt auch toll, zu helfen, ne? Oder, oder vermutest du, dass er einen anderen Kerl da hat? Nee. Das nicht? Also da sind mehr... Ich kann am Display reingucken und ich weiß, wer welche Nummer und, ne? Nicht, dass ich so kontrolliere, aber ich sehe, was los ist da. Aber nochmal, damit ich mir das richtig vorstellen kann, das ist seit 6 Wochen so krass. Geht das denn dann den ganzen Abend, bis ihr ins Bett geht? Ja, in letzter Zeit ist das zu krass, ne? Das heißt, ihr könnt gar nicht miteinander was machen, überhaupt nicht miteinander irgendwas machen, weil sie ständig am Gucken ist und tippen. Ja, sie ist dann einfach nicht bei der Sache und dann ist irgendwie die ganze Atmosphäre zerstört, ne? Auch die Gefühle, ne? Nun hat sie ja mitbekommen, dass du das ziemlich, ziemlich blöd findest und sie hört dir ja jetzt auch zu. Was? Nee, jetzt ist sie gerade, hat sich verpisst, Richtung WC oder Schlafzimmer, weiß ich nicht. Okay, aber sie hat gerade mitbekommen, was du gesagt hast. Wie versucht sie sich denn zu entschuldigen, wenn du sie so kritisierst? Ja, die meint, wenn ich mit dem Laptop spiele, aber ich gucke mir eigentlich schöne Autos an, weil ich Kfz-Meister bin. Ich interessiere mich ja für Klassikerfahrzeuge, ne? Ich bin auch ein Autofan, ne? Aber ich bin gerade wiedergekommen. Ich frage sie jetzt nochmal, hallo, bist du jetzt bereit, mit Domian zu reden, ne? Persönlich. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Warte mal ganz kurz. Ja? Ich habe so ein Headset jetzt aufgesetzt, ne? Ja. Also rum, ich wollte keinen. Okay. Hier halt selber fest. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Petra. Ja? Petra, hallo? Ja, hallo? Ja, du bist jetzt ein bisschen weit weg. Komm mal näher. Komm mal näher ran. Setz du das Headset mal auf, dann können wir besser reden. Ein etwas sperriges Telefonat ist das. Ja, ihr Lieben, kriegt ihr das noch hin? Moment. Ah, da ist sie. Jetzt höre ich dich gut. Peter einfach nur und ich höre dich nur. Petra. Ja? Jetzt höre ich dich gut. Du hörst mich auch. Ja? Ja. Ich höre dich auch gut, ja? Petra, er hat sich ja gerade heftig bei mir beklagt über dich. Was sagst denn du dazu? Ja, ich muss allerhand dazu sagen. Ja, sag. Ich war mal verheiratet gewesen. Hm? Ja. Du warst mal verheiratet gewesen? Ja. Ja, und? Fast knapp 19 Jahre. Ja? Ja. Ja? Ja, es geht jetzt darum, warum du seit 6 Wochen ständig auf dem Smartphone abends tippst. Ja, er klimpert ja auch an seinen Laptop. Macht er es denn so? Er wird eifersüchtig auf mein Smartphone und ich werde eifersüchtig auf sein Laptop. Ja, mein, ihr Lieben, da müsst ihr aber irgendwas machen, damit ihr euch da nicht schlechte Zeiten macht. Da müsst ihr beide das ein bisschen runterfahren. Ja. Das wäre die kluge Lösung. Sonst habt ihr da Zoff in der Bude. Das ist ja auch nicht schön. Er freut sich, wenn er nach Hause kommt, dass er mit dir kuscheln kann. Und du hast keine Zeit. Und wenn du kuscheln willst, dann ist er irgendwie dazu gange. Das geht ja auch nicht. Ja. Ich habe genug miterlebt in meinem Leben. Ja. Ja. Der hat noch seinen Vater. Ich habe keine Eltern mehr. Ich habe nur noch einen Bruder. Also der jetzt noch lebt, noch mein Bruder. Der ist 3 Jahre jünger wie ich. Unsere Eltern sind verstorben. 2014 die Mutter und 2011 der Vater ist verstorben. Mhm. Also unsere Eltern, meine Eltern. Ja. Ja. Also auch schwierige Zeiten liegen hinter euch. Ja. Ja. Pass mal auf, Petra, wie ihr dieses Problem haben, dass ihr euch da nicht gegenseitig genug Zeit lasst, wie ihr das mit ein paar vielleicht einfachen Handgriffen lösen könnt, dazu rufen wir euch jetzt gleich nochmal an, okay? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Gut, danke schön. Bis gleich. Darf ich auch noch was sagen? Ja, bitte. Ich kann dich super gut leiden, ich kenne dich seit 1998. So lange schon? Und... Du bist echt ein toller Kerl, hast so vielen Menschen geholfen. Ne? Und manchmal, wenn ich noch so müde war, ich habe einfach Bock gehabt, dich zu sehen, dich zu hören und wie du für andere Leute da warst, ne? Gut ab, ne? Ich finde das auch gut, wenn du Leute hast, die Schwerverbrecher waren, dass du dazu verholfen hast, dass die Leute ihre gerechte Strafe bekommen haben, ne? Peter, danke für deine Komplimente. Da sage ich dir jetzt auch nochmal das, was ich hier Petra gerade gesagt habe. Ihr müsst, glaube ich, beide eure Angewohnheiten ein bisschen runterfahren, damit ihr wieder ein schöneres Leben miteinander habt. Ihr macht euch ja gegenseitig die Vorwürfe. Also ein bisschen runterfahren und dann habt ihr automatisch wieder mehr Zeit für euch beide. Und das ist ja das Wichtige. Ich auch. Und ich meine, ich habe nicht angerufen wegen Vorwürfe, ne? Mhm. Nein, aber ist nicht ganz so. Vielleicht war da doch ein Grund, mal mit dir persönlich sprechen zu dürfen, ne? Ja. Weil ich dich ja wirklich als einen ganz wertvollen Menschen schätze und mag, ne? Sehr nett, also, lieber Peter. Ja. Gut, dann lass uns. Ja, dann lass uns. Ich habe meinen Vater begleitet und meine Mutter habe ich tot aufgefunden, wollte ich nur sagen. Ja, so war es. Genau. Ja, also ich ahne schon, dass da schwierige Sachen sind. Ihr legt bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei euch. Gut, danke schön. Okay, danke. Ihr Lieben, tschüss zusammen. Alles Gute auch dir. Danke schön. Auch gute Pension oder wie auch immer. Ne? Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist der Matthias und Matthias ist der 25. Guten Morgen, Matthias. Ja, hallo Jürgen. Hallo Matthias. Hallo, freut mich, dich mal zu sprechen. Freut mich auch, dass du da bist. Um was geht's? Ja, super. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich mach's ganz kurz. Bitte. Und zwar bin ich riesen Frauenfußballfan und möchte meine Lanze für den Sport brechen. Ich weiß, du bist nicht so ein Fußballfan, aber vielleicht kann man dich ja noch, sagen wir mal, da hinkriegen. Du bist Frauenfußballfan? Genau. Also, ich bin ja überhaupt kein Fußballfan. Sollte ich hier Fußballfan werden, werde ich natürlich Männerfußballfan. Weil Frauenfußball ist mir wie von einem anderen Stern. Das ist mir ganz fremd. Erzähl du, warum du es gut findest. Ja, ist auf jeden Fall eine andere Welt. Ne? Man muss natürlich auch sich darauf einlassen, dass man, sag ich mal, die anatomischen Voraussetzungen da berücksichtigt und jetzt nicht wie beim Tennis, da erwartet man ja auch nicht, dass Sharapova so einen Aufschlag macht wie Federer oder so. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es ein ganz fairer, super toller Sport, auch sehr technisch und taktisch geprägt. Und was ich ganz toll finde, ist, dass das, wie gesagt, so in Anführungszeichen Stars zum Anfassen sind. Also gar nicht so abgehobene Persönlichkeiten, sondern das sind Leute, denen man ansieht, dass sie mit Spaß und Freude bei der Sache ja, sind. Ja, das ist noch bei den Jungs, das sind alles große Stars und gar nicht mehr so erreichbar, ne? Da ist das bei den Mädels anders. Auf jeden Fall, also ganz anders auch. Welchen Club unterstützt du? SGS Essen unterstütze ich. Das ist Frauenfußball-Bundesliga auch. Ja. Und bin natürlich glühender Fan, dabei mit Dauerkarte, immer Trikot, allem, was dazugehört, ne? So wie man es auch von den Männern kennt. Wie ist denn das denn im Publikum? Sitzen da mehr Frauen oder mehr Männer? Ist eigentlich 50-50, ne? Aber es sind gerade auch viele ältere Personen, auch Rentner oder viele Familien auch mit Kindern. Also es ist ganz, sagen wir mal, bunt gemischtes Publikum. Das ist eigentlich auch gerade so eine familiäre Atmosphäre, sagen wir mal, ne? Ja. Die man da immer wahrnimmt. Wie ist denn das so bei deinen Freunden, bei deinen Kumpels? Halten die dich nicht irgendwie ein bisschen für ein Weichei, dass du so auf Frauenfußball stehst? Nee, gar nicht. Ich meine, ich bin auch ein bisschen verrückt, mach da immer Werbung und so bei Facebook für und so, ne? Ja. Es ist, es wird da nicht belächelt. Ich kriege eigentlich durchweg positive Feedbacks. Und was man natürlich manchmal hat, ist, von Einzelnen, dass es belächelt wird. Aber da muss man dann halt, sag ich mal, drüber stehen. Und die meisten, die sehen das eher als Macke, die einen sympathischer macht, sag ich mal. So wie halt andere, irgendwelche anderen Macken haben. Jetzt hast du mein Laster eben, sagen wir mal, der Frauenfußball. Ne? Ja, ja. Jetzt hast du gerade schon ein paar Vorteile aufgezeichnet. Gibt's noch irgendwas Prägnantes, wo du sagst, das ist viel besser als bei den Männern und viel spannender als bei den Männern? Also was ich nur, also spannender kann man sagen, es ist natürlich, ich habe das Gefühl, es passieren natürlich auch manchmal mehr Schiedsrichterfehler oder Schiedsrichterfehlentscheidungen. Und das ist natürlich manchmal dann ziemlich doof für einen als Fan. Aber man hat natürlich immer was, worum man sich aufregen kann. Und das bringt auch manchmal so eine eigene Dynamik in so ein Spiel, sag ich mal. Jetzt noch eine sexistische Frage. Wenn du so die Mädels anguckst, scannst du die auch immer ab, ob du die geil findest und sexy findest? Oder siehst du sie rein als Spielmenschen? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die natürlich nicht teilweise auch, dass sie nicht teilweise gut aussehen oder dass die auch attraktiv sind. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man irgendwie andere Sportarten verfolgt. Aber eigentlich der Hauptgedanke ist wirklich so der Sport und gerade die Fairness untereinander, also unter den Spielerinnen. Also das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und diese Kunde ist ja zu mir auch schon gedrungen. Sie sind sehr erfolgreich weltweit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das muss man natürlich sagen. Ich sehe gerade, die Zeit läuft nicht davon, aber... Matthias, du bist ein toller Anrufer. Du hast die Zeit genauso im Kopf wie ich. Sensationell. Ja. Matthias, danke. Wunderbar. Aber schön, dass du das noch gesagt hast und... Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, ich wünsche auch alles Gute. Macht's gut. In der Technik, Uwe von Betterei. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao, ciao.